UN Secretary General Kofi Annan were among those addressing the General Assembly yesterday. UNO-Generalsekretär Kofi Annan war unter jenen, die gestern bei der Generalversammlung sprachen. Mr. President, distinguished presidents, prime ministers, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin hocherfreut, so viele Staatsführer und Regierungsvertreter heute hier anwesend zu sehen. Ich hoffe, dass zukünftige Historiker einmal registrieren werden, dass in diesen Tagen die internationale Gemeinschaft zusammengefunden hat, um den Kampf für eine drogenfreie Welt im 21. Jahrhundert in Angriff zu nehmen. Verehrte Exzellenzen, Staatschefs und Freunde, junge Menschen brauchen das vereinte Vorgehen ihrer Führer, um die Produktion, den Schmuggel und den Missbrauch illegaler Drogen zu bekämpfen. Ihre Zukunft liegt in unserer Hand. Es ist jetzt Zeit für jede Nation, Nein zu sagen zu Drogen. Es ist Zeit für jede Nation, Ja zu sagen zu einer drogenfreien Welt. I thank the Secretary General of the United Nations for his statement. Können Sie für 52 Minuten akzeptieren, dass eine drogenfreie Welt eine Illusion ist? Jahrzehnte des Antidrogenkriegs, der weltweiten Politik der Repression und Prohibition haben hunderttausende Menschenleben auf dem Gewissen. Das sage nicht ich, sondern Kofi Annan, 18 Jahre nach seiner Rede als UN-Generalsekretär. Die Welt führt einen Krieg in meinem Namen, der mich und meine Zukunft schützen will, während er für tausende andere einem Todes- oder Armutsurteil gleichkommt. Können Sie sich darauf einlassen und für eine Stunde den Fokus wechseln und sich an der Diskussion beteiligen, während und nach der Sendung auf Facebook und Twitter? Hashtag illegale Drogen töten. Alternativen zum gescheiterten Prohibitionskrieg. Von Christian Lerch. La coca la mata que mata. Pero a quien mata? Coca? Mit Sicherheit tötet es. Man soll aber besser die Frage stellen, wen es umbringt. In der Woche, naja, 25.000, 30.000. Der wöchentliche Kokainumsatz von Rolf, einem Großdealer in einer ostdeutschen Großstadt. Wenn man bedenkt, dass Berlin weit über das Vierfache größer ist, ist das schon enorm, wenn man die Zahl dann sich vor Augen hält. La plata no rinde, como decimos nosotros. Paisa, la plata no rinde. Im Grunde rentiert sich das viele Geld aus dem Coca-Anbau nicht. Für keinen der Bauern in Antioquia, einer Region im Osten des kolumbianischen Zentralgebirges. Das Geld zerrinnt in der Hand. Wie Sand oder Wasser. Sinus Hände sind zerfurcht. An den Handflächen dunkle Stellen von der Feldarbeit. Er reibt ständig an ihnen, um sie zu reinigen. In guten Jahren nahm er mit der Herstellung von Kokainpaste alle 2 Monate 10 Millionen kolumbianische Pesos ein. Umgerechnet 3.000 Euro. Manchmal auch das Doppelte. Es gibt in unserer Region kein anderes landwirtschaftliches Produkt, mit dem du das alle 2 Monate schaffst. Aber man kann Kokain auch anders sehen. Kokain hat sich in den Charakter des Ortes gefressen. Angst vor bewaffneten Gruppen. Misstrauen und Missgunst unter den Bauern. Lo otro es que voy a tener enemigos. Voy a tener enemigos que ya me van a estar mirando. Du machst dir als Coca-Bauer Feinde und wirst ständig von den Leuten im Dorf beobachtet. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde me estoy moviendo? An wen er verkauft und mit wem er spricht. Rolfs Mobiltelefon wird nicht zum letzten Mal läuten. Mal ist es ein langgezogenes Zischen. Kundschaft. Bei privaten Anrufen piepst es rhythmisch. Alle paar Monate wechselt Rolf seine Nummer, auch sein Telefon, nur um sicher zu gehen. Er ist viel beschäftigt in seiner Funktion als Verkäufer. Rolf hat in 22 Jahren einen fixen Kundenstamm aufgebaut. Er kennt seine Sucht und die der Menschen, die Kokain bei ihm kaufen. Ich wollte mich halt nicht immer auf andere Leute verlassen. Ich habe es halt immer gerne organisiert gehabt und ja, habe das Koks aber halt nur für mich selber geholt und für die Leute, mit denen ich zusammen gearbeitet habe. Und durch die Arbeit ist man dann halt in bestimmte Kreise reingekommen. Also sprich vom Rektor bis zum Anwalt war alles vertreten an Kundschaft. Also ein Kunde ruft an. Rolf bleibt stets freundlich. Ja, es kann nicht dienstlich. Ich rufe dich. Ja, okay. Gut, ciao. Na, ich habe Schließfach, weil in der Wohnung, da bunkert man nicht so große Mengen. Und habe ich mir halt immer kleckerweise abgegriffen, was ich halt gebraucht habe, um halt das Risiko zu minimieren. Nach einer kurzen Unterbrechung kehrt Rolf auf die schwachrosa Sofalandschaft zurück. Die kleine Wohnung im ersten Stock ist mit weißen Plastikjalousien abgedunkelt. Uneinsehbar von der lauten Durchzugstraße aus. Das Wohnzimmer ist zugestellt mit breiten Sitzgelegenheiten und einem großen Glastisch im Zentrum des Raumes. Ausgehen? Schon lange nicht mehr. Rolfs Kunden suchen ihn zu Hause auf. Essen bestellt er sich beim Lieferdienst. Das ist eigentlich eine automatische Entwicklungsschiene, dass man dann halt sich dann halt bestimmte Sachen abkapselt. Was soll dieser reißerische Aufmacher? Cannabis ist beispielsweise eine illegale Droge und kann nicht töten. Hashtag illegale Drogen töten. Der Titel ist falsch. Gäbe es keinen Waffenhandel, gäbe es keinen Drogenkrieg. Finde die Unterscheidung von legalen und illegalen Drogen schon wichtig. Bestimmte illegale Drogen sind in ihrer Dosis und Wirkung fataler für den Menschen. Ed Christian Lerch, es gibt Legale, die töten und Illegale, die nicht töten. Hashtag, was für ein Hashtag. Illegale Drogen haben aber ein weitaus höheres Risiko. Kannst dir zum Beispiel schneller einen goldenen Schuss setzen, als dich mit Alkohol zu vergiften, vereinfacht gesagt. In der Kette zwischen Anbau einer Pflanze und der chemischen Extraktion eines Pflanzenbestandteils und dem letztlichen Konsum des Pflanzenextrakts kommt es nicht zwangsläufig zu Mord und Totschlag. Donde hay coca, hay conflicto familiar, o sea, como le pongamos. El esposo tiene coge dinero, entonces se va a los lugares. Überall, wo Coca angepflanzt wird, gibt es Streit. Davor kann sich keiner schützen. Das Geld wirkt zerstörerisch auf Bauernfamilien. Silberne Familien, wie Sino sie nennt. ¿Cómo le dicen, bueno? Der 27-Jährige ringt um Wort. Pues que le dicen eso. Bueno, uno, así tenga la señora, se va donde, a los puteaderos. Wenn du als Mann so viel Geld hast, machst du Dummheiten. So ist es nun mal. ¿Cómo le dicen? A los puteaderos. Entonces, claro, hay una confrontación entre el esposo o en los mismos hijos y en la misma señora. Entonces, eso también. Y aquí uno también lo vio. Ese tiempo no lo vio, que uno con plata. Wie soll ich sagen? Du gehst damit ins Bordell, zu den Huren. Se acabó familia. Und zu Hause erwartet dich Streit mit den Kindern und der Frau. Eso genera ingresos, pero también eso se va. Coca-Bauern pflanzen Geld an, das so rasch wieder verschwindet, wie es wächst. Sino blickt vor sich auf den dunklen Lehmboden. Er möchte aufstehen und gehen, aus Angst gesehen zu werden. Man kennt ihn hier. Sí. Toda la vida, 27 años yo viviendo aquí en este pueblito. Entonces, por eso uno tenía temor, porque ya lo conocían. De ahí voy. Früher ist ständig gesoffen worden, erinnert sich Sino. Die Leute tranken Unmengen Bier und billigen Schnaps. Er erzählt von den 1990er Jahren, als Kartellmitglieder aus der Stadt die Kokainpaste nahezu unbehelligt von den Bauern aufkauften. Die Zeit des Abhofverkaufs. Porque tomaban tanto, es que aquí también tomaba la gente mucho, pues cerveza, aguardiente, todo esto. Era mucho raspachín, entonces había mucho trabajo. Entonces toda la gente mantenía ocupada y vivía con plata en el bolsillo. Entonces eso hacía que cada 8 días bebieran chorro como un berraco. Die meisten hier waren Pflücker. Sie hatten viel zu tun. Alle im Dorf waren beschäftigt und hatten reichlich Geld in ihren Taschen. 8 Tage lang wurde gefeiert. Am 9. Tag waren neue Coca-Blätter an den Stauden der Bauern nachgewachsen. Empezamos, es que aquí en San Francisco tenía coca hasta el borde del cementerio, aquí al borde del pueblo. Als Sino kennt ihn niemand in San Francisco. Aquí mucha gente que llega. Im Nordosten der Millionenstadt Medellín. No era no salir para una comunidad que se llama San Isidro y usted veía los cultivos al borde de la carretera. Du musst dir vorstellen, wir haben Coca-Blätter bis hierher auf den Friedhof gepflanzt. Im Tal, unten in San Isidro, bauen Sie die Stauden heute noch neben der Straße an? Es ist kein großer Ort. Tiene 6.300 habitantes. Im Moment hat er nur noch 6.300 Einwohner. Antes San Francisco tenía, alcanzó a subir a 12.000 habitantes. 12.000. Es lebten einmal 12.000 Menschen hier. Aber durch den Bürgerkrieg und die Gewalt gegen uns Bauern sind viele weg. Sind geflohen. Oder wurden getötet. Pero con el tema del conflicto y todo lo que pasó, volvió, se rebajó. O sea, todo aquel que se lucre por medio de narcotráfico. A todo el que se lucre. O sea, independientemente de que sean los que la procesen, no siempre el que la produce, simplemente él lo que hace es venderla a los grandes narcotraficantes. Entonces se lucha contra todo aquel que se lucre de narcotráfico. Jungla ist die Antidrogeneinheit der kolumbianischen Polizei. Mit Waffen und Macheten gehen die Polizisten in entlegenen Gebieten des Landes gegen Coca-Bauern und Kokainproduzenten vor. Bis 2015 wurden die illegalen Coca-Felder von der Luft aus mit Flugzeugen aufgespürt und mit Pflanzengift besprüht. Heute führen die Beamten die Vernichtung der Pflanze händisch durch. Nariño, Norte de Santander, lo que es Cauca, lo que es el Caquetá, que es la zona de Antioquia. Son es como los departamentos donde más se trabaja la erradicación manual. Lo que esto es coca, sí señor. O sea, nada más que plata de coca. Was ich bin, im Moment eigentlich bloß noch, wie sagt man so schön, Leidtragender meiner Vorgeschichte. Rolfs Vorgeschichte ist seine Gegenwart. Ich bin halt mit 16 in Jugendknast. Bin auch nicht nur daheim eingezogen, hab dann halt mein eigenes Ding gemacht. Von einer kleinen 5-Gramm-Tüte, der Woche ist es dann halt innerhalb von 4 Wochen wieder auf 250 Gramm gestiegen und das hat sich dann noch weiter nach oben gearbeitet. Also das kann schon schnell expandieren. 2,5 Kilo im Monat. Wer in Deutschland mit Kokain handelt, muss eine Abgabe leisten. Keine Steuer, meint Rolf. Eine Art private Geschäftsversicherung für den Ankauf, den Vertrieb und die Einnahmen aus dem Kokainhandel. Rolf ist bei Firmen im Rückstand mit seinen Zahlungen. Die Schulden stammen noch aus Tagen, als das Kokaingeschäft besser lief. Das Kokain habe ich immer in Rotterdam geholt. Wir haben es halt in Tetrapack geschmuggelt. Sprich, das Tetrapack sauber aufgeschnitten, das Kokain, mehrere Tüten eingepackt, Watte angefeuchtet, das Tetrapack abgewogen, das Gewicht wieder stimmt. Mit einem Heißkleber wieder zugemacht und dann noch ein bisschen frisches Obst, was vielleicht schon ein bisschen angematscht ist, noch mit hinten reingepackt in die Stiege und da hat auch kein Hund reagiert. Weil durch diese Alukaschierung haben die das nicht gerochen. Und ja, wo es dann später um größere Summen ging, sind wir halt mit einem älteren Auto gefahren, haben dann halt an der Seite, wo der Radkasten ist, eine Delle reingeschlagen. Da halt 2-3 Kilo reingepackt oder mehr. Das dann halt mit einem Blech wieder zugeheftet, gespachtelt, geschliffen, drüber lackiert. Und dann halt so wieder zurück. Ein breites Metallkettchen baumelt am muskulösen Handgelenk. Eine dünne Goldkette mit Jesus am Kreuz um seinen Hals. Die Tätowierung eines längst untergegangenen ostdeutschen Fußballclubs am Handrücken ist verlaufen und verblasst. Wenn man das halt aus erster Hand kriegt und mehrere Zwischengruppen überspringen kann, dann, ja, dann kann man einen Einkaufspreis von 17, 18 Euro das Gramm haben und ja, der Straßenverkauf, wenn es wirklich gut ist, liegt bei 70, 80 Euro das Gramm, da ist das schon eine gute Spanne. Die Großpackung Goldfield-Zigaretten auf dem Tisch ist beinahe leer. Gut und gern 50 Euro beim Gramm. Da kommt schon ein bisschen was zusammen, ja. Ich habe jeden Donnerstag meine Lieferung gekriegt. Wir haben das mal unter Woche gemacht, weil das Wochenende ist halt so viel Polizei unterwegs. Und da habe ich halt ein paar Auswärtige gehabt, also sprich, die halt auch größere Mengen geholt haben und dann auch kleiner verschwunden waren. Das war halt ein Dauerabo. Deutschlandradio Kultur. Wisst ihr eigentlich, wie Kokain hergestellt wird? Wer konsumiert eigentlich so einen Dreck? Drogen im hier gemeinten Sinn müssen verboten bleiben. Warum? Wahrscheinlich, weil sie illegal sind. Marlene Mortler-Style. Die Coca-Bauern verdienen nix, da ernten achtjährige Kinder, die nicht lesen können und überhaupt keine Ahnung von der Welt haben, nie eine Kindheit hatten. Und dann die mehr von den neuen Kakaoplantagen, die sind dort von der Mafia ratzfatz eingeäschert worden. Wenn die Bauern nicht das Koks anbauen, werden sie gekillt und getauscht. Luis, wir sind Hashtag illegale Drogentöter. Unterstellt man dem Staat, dass ihm die Gesundheit seiner Bürger wirklich am Herzen liegt, dann ist eine Liberalisierung bei gleichzeitiger Intensivierung der medizinischen und psychologischen Betreuungsangebote, wie sie in Portugal stattfand, das einzig Richtige. Trabajé mucho todo el proceso desde la siembra, la raspada, el tema ya de laboratorio, ya llevarla a lo que se llama cocina. Sein Vater hat es ihm beigebracht, den richtigen, einen abgeschiedenen Anbauplatz zu suchen, anzupflanzen, abzuernten und den Prozess in der Küche, dem Labor, in dem aus den reifen dunkelgrünen Coca-Blättern die gelbliche Coca-Paste extrahiert wird. Wenn man jetzt hier in Deutschland gute Straßenqualität kriegt, dann hat das höchstens 40%, ne, als Beispiel. Also sind schon mal 60% Verschnitt. Después de picarla, uno había un plan así grande, en el cual uno la regaba en un plástico y empezaba a bailarla, es a bailar encima de la hoja, volverla como homogénea y le mezclaba, entonces ya ahí llevaba, uno ya le mezcla eso, sal de mar y cemento. Esas dos cosas lleva ahí para uno bailarla. Nach dem Zerkleinern mit der Sense bringst du die Coca-Blätter sprichwörtlich zum Tanzen. Du befeuchtest eine Plastikfolie, gibst die zerkleinerten Blätter darauf und tanzt auf ihnen herum, damit sich eine homogene Masse bildet. Dann mischst du Meersalz hinzu und Zement. Después de uno bailarla, la lleva a una caneca con gasolina y se dice cocinar. Entonces es ponerla a cocinar durante 24 horas. Erneutes Stampfen auf der breiigen Masse. Danach gibst du die Mischung in einen Behälter mit Benzin und kochst es auf. 24 Stunden wird die Masse durchgekocht. Den Inhalt des Behälters lässt du ablaufen, in eine andere Tonne, die sogenannte Guarapera. Wir nennen sie so nach dem Zuckerrohrsirup, der hier in der Gegend gemacht wird. In der Guarapera wird der Masse noch eine Zutat hinzugefügt, Schwefelsäure. Dann lässt du es ziehen und so entsteht der Cuncho. Das ist eine cremige Masse, die sich am Boden absetzt. Y ese, entonces uno la llama guarapera porque uno la bate. Bate todo eso, la gasolina, todo eso lo bate y lo deja y lo que se dice cuncho, que es una cosa que queda una nata, se asienta y la gasolina se encima. Entonces uno saca la gasolina y el cuncho que es lo que está abajo ya lo lleva a otro proceso. Wir haben Koffeintabletten genommen. Dann wird das angefeuchtet. Weil halt viele mit irgendwelchen Müllspurvermüll da halt rumgemehrt haben, ohne es zu verfestigen. Und da war dann halt irgendwann in den Köpfen drin, nee, wenn das hier am Stück ist, dann ist das besser. Kokain in Straßenqualität ist gestreckt. Verschnitten, wie Rolf es bezeichnet. Es enthält Kokain, aber nur mehr in Spuren. Wichtiger ist manchem Kunden eine ansprechende Verpackung. Kokain ist ölig, schmierig, fettig. Hat keine feste Konsistenz. Außer halt richtiges Flakes. So wie ich es kenne, halt silbergrau, wie so ein paar Fischschuppen. Meistens ist es ja so Straßenverkauf beim Kokain, dass viele bei Pulver rumgenorgelt haben. Obwohl reines Kokain ja schmierisches Pulver ist. Ja. Hasta que ya da un punto donde uno ya la echa a otra vez a otra maca que tiene uno y en esa maca se deja ya escurrir y ahí va quedando ya una nata blanca, que es lo que comúnmente llamamos nosotros el bazuco. Durch ein anderes Netz wird diese Masse dann nochmal gefiltert und was hängen bleibt, diese weiße Creme, ist das, was wir Bazuco nennen. Das minderwertige Abfallprodukt Bazuco, von dem Sino spricht, ist für den nationalen, das Kokain für den internationalen Markt bestimmt. Que llegara a Alemania. Ob auch nach Deutschland? Claro. Lo digo porque la zona del Magdalena Medio, que es una zona de al que al principio dijeron las autodefensas, que son los paracos. De ahí ellos movían las cantidades grandes eran esos países. Y claro, entonces mucha parte a México, otra parte a Canadá, sí, Alemania. Entonces allá llega. Uno cree que no. Uno aquí estando aquí, uno dice no, pero me importa. Die Paste wird nach Magdalena Medio, einer Region, die Paramilitärs kontrollieren, gebracht. Sie sammeln es und verschiffen es in alle möglichen Länder. Das meiste wird nach Mexiko gebracht. Von dort nach Kanada und ich bin mir sicher auch nach Deutschland. Wenn man hier lebt, verstehst du nicht, wie wertvoll es für die Leute dort ist. Bekommen die Bauern für ein Kilogramm Kokainpaste umgerechnet 1.300 Euro, ist es gestreckt in Berlin, London oder Wien bis zu 400.000 Euro wert. Ja, man muss ja den Weg sehen, den die Droge nimmt. Ne? Kokain kommt ja irgendwo über den Hafen rein. Die grünen Blätter der Bauern Antioquias. In Europa und den USA weißes Gold. Also sprich, das Schiff ist halt mit Lieferung A, die kontrolliert und abgepackt wurde, losgefahren. Und man hat dann halt seins bloß noch mit dazu geworfen, bevor das Schiff in den Hafen eingelaufen ist. Also noch vor dem Hoheitsgebiet. Ja. Schon ist das Schiff im Hafen. Also ein großer Hafen mit viel Betrieb, mit viel Anlauf, ist ganz schwer zu überschauen, zu kontrollieren. Das sind so viele Schiffe, die parallel einlaufen. Und wenn sie dann ein ganzes Schiff von oben bis unten auseinandernehmen, das dauert richtig Zeit, da brauchen sie richtig viele Leute. Und wenn da 30, 40 Schiffe einfahren, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, die alle gleichzeitig abzufertigen, weil das halt dauert. Ne? Und das macht dann halt keiner mit. No se sabe para dónde va, pero hasta donde uno llega y de donde uno ve para dónde se mueve, allá va parando también. In Europa, wie überall auf der Welt, ziehen doch die Menschen gerne um die Häuser, feiern dabei mit kolumbianischem Kokain. Hashtag illegale Drogen töten. Hashtag legale Drogen sind gesund. Rauchen und Schlucken des Cannabiswirkstoffes THC wurde bis jetzt fast nur mit psychischen Schäden in Zusammenhang gebracht. Nun haben Forensiker nachgewiesen, dass die Droge auch töten kann. Quelle Welt.de. Alkohol auch, gähn. Süßigkeiten und andere Süchte ebenfalls. Wespenstich. Tödliche Droge? Zwei Männer rauchten einen Joint. Kurz danach starben sie. Rechtsmediziner aus Düsseldorf vermuten einen Zusammenhang. Der lässt sich aber nicht beweisen. Quelle Zeit.de. Nimmst du den Wespenstich bewusst als berauschendes Mittel in Kauf oder was soll der irrsinnige Vergleich? Alkohol wird gesellschaftlich total unterschätzt. In keiner Weise. Gähn. Hashtag legale Drogen töten auch. A. Die Todesfälle durch legale Drogen sind weitaus höher. B. Sobald unsere Volksvertreter ein geeignetes Steuersystem erdacht haben, werden Gras und so weiter ganz, ganz schnell legal, weil der Staat dann auch dort ordentlich mitverdienen kann. Siehe Alkohol und Tabak. Les voy a explicar lo que uno, lo que digamos yo llamo lo que es el triángulo básico de el narcotráfico. Le estoy hablando de territorios. Una zona común para lavar droga en Colombia es Medellín. Was man hier sieht, ist das Dreieck des kolumbianischen Kokainhandels. Es dreht sich alles um die Kontrolle von Territorien. Medellín ist die Stadt in Kolumbien, um das Geld zu waschen. Die wichtigsten Anlaufstellen für kolumbianisches Kokain in Europa sind Containerhäfen in Barcelona, Antwerpen und der Hafen von Rotterdam. Los principales receptores de la droga colombiana en Europa son el puerto de Barcelona, el puerto de Amberes y el puerto de Rotterdam, estos últimos dos en Países Bajos. Als Brückenkopf für das Exportgeschäft dienen Häfen, wie im Westen des Landes Buenaventura und im Nachbarland Venezuela. Nelson Mata ist ein junger Journalist der Tageszeitung El Colombiano. Er steht vor der Wandtafel seiner Redaktion. Gestenreich und mit neugierigem Blick zeichnet er Grafiken und Namen an die Wand. Für kleinere Transporte nimmt man auch Flugzeuge, die angemietet werden, um das Kokain auf Inseln auszufliegen und es dort auf Schiffe umzuladen. Diese Zwischenstationen sind wichtig, damit kein Verdacht aufkommt. Direkte Schiffsladungen aus Kolumbien werden vom Zoll besonders streng kontrolliert. Las FARC tienen muchas zonas de cultivos. Die FARC-Rebellen beherrschen die Mehrheit der Coca-Anbauflächen. La oficina domina la zona de lavado de drogas. Dann die Gruppe La Oficina, die wäscht das Drogengeld. Entonces una organización criminal como los Urabeños, que tiene controlada la plataforma de exportación, busca a las FARC para tener contacto en la zona de cultivos y busca a la oficina para tener luego dónde lavar la droga. Schließlich gibt es dann noch die Organisation Los Urabeños aus Medellín, die mit Speditionen in den Exporthäfen zusammenarbeitet. Die stehen mit den beiden anderen in Verbindung, mit der marxistischen FARC für die Kontakte in die Anbaugebiete und mit La Oficina für die Geldwäsche. Dieses Netzwerk hat, glaubt man, Matas Ausführungen dazu geführt, dass es weniger Konkurrenz und Gewalt gibt. Sicherheit durch Allianzen, wie Nelson Mata es nennt. Davon profitieren heute vor allem die Bewohner von Medellin, der einstigen Mordhauptstadt Kolumbiens. Entre más alianzas hay menos violencia. Sieht er aus den weiten Redaktionsfenstern, blickt Nelson Mata auf eine breite Ausfahrtsstraße, gesäumt von Autohäusern, Restaurants und Luxusapartments. Die Immobilienpreise in Medellin sind in den letzten 5 Jahren gestiegen. Hier gibt es das einzige ausgebaute öffentliche Verkehrssystem des Landes. Ein U-Bahn- und Seilbahnnetz. Nicht allein wegen der wiedererlangten Sicherheit wird viel gebaut. Musste der legendäre Gründer des Medellin-Kartells Pablo Escobar in den 1990er Jahren das Drogengeld noch im Erdboden seiner zahlreichen Anwesen vergraben, geschieht es heute eleganter. Einnahmen aus dem Kokainhandel sind in Ziegeln von Neubauten, in neuen Autos für Taxiunternehmen, neu gegründeten Supermarktketten oder Einrichtungshäusern angelegt. Y eso se debe no solo a que ese movimiento político sea proclive a la ilegalidad, sino que a que las FARC han sabido manejar muy bien sus relaciones internacionales. Y eso mismo ocurre con el crimen organizado de Medellín. Son muy hábiles para manejar sus relaciones con otros países. Die FARC-Rebellen sind nicht nur eine politische Bewegung, sie verdienen an der Illegalität. Die marxistischen Rebellen verstehen es, ihre internationalen Beziehungen, etwa nach Venezuela oder zu Separatistenbewegungen in Europa, dafür einzusetzen. En este momento las organizaciones colombianas están probando nuevas rutas que van hacia Australia y hacia el Medio Oriente. Die kolumbianischen Organisationen erschließen neue Wege und Märkte, wie im Moment in Australien und im Nahen Osten. Porque un kilo de cocaína puesto en el Medio Oriente vale 10 veces más que si lo pusieras en Estados Unidos. Es un mercado absolutamente nuevo. Finalmente las organizaciones colombianas tienen la coca y deciden dónde ponerla, ¿cierto? Ein Kilogramm Kokain ist im Nahen Osten 10-mal so viel wert wie in den USA. Das ist ein ganz neuer Markt. Die Demokratiebewegung, das, was wir als arabischen Frühling kennen, hat den Markt nicht nur für legale Produkte geöffnet, sondern auch für die illegalen. Das Kokain wird dorthin geliefert, wo es den meisten Wert hat und wohin Kontakte bestehen. Die FARC-Rebellen pflegen Verbindungen zur islamistischen Hisbollah. Obwohl beide als politische Organisationen den Drogenhandel ablehnen, benötigen sie Finanzmittel für den militärischen Kampf. Nelson Matas Heimat Medellin ist der Knotenpunkt dieses Netzwerks. Yo siempre he pensado que Medellín es la ciudad donde Dios y el diablo juegan ajedrez. In Medellin spielen die Götter mit dem Teufel Schach. Aquí más que todo el conflicto duro duro o la violencia que más nos dio a nosotros como campesinos duro fue en el cuando empezaron a entrar los paracos. Die Gewalt, die den Bauern am meisten zusetzt, entstand durch den brutalen Kampf zwischen Paramilitärs und Guerilla. Das Produkt der Bauern Antioquias ist Benzin für das Feuer des Bürgerkriegs. Entonces, al uno ver todo el conflicto que empezó porque al uno empezar a generar esto, los grupos armados llegaban a cobrar lo que llama la vacuna. Die bewaffneten Gruppen drohen den Bauern mit dem Tod, wenn sie nicht bezahlen. Sie kassieren von jedem Bauern eine Impfung. Je nachdem, wie viel du verdienst, musst du ihnen einen Teil abgeben. Dependiendo de lo que genere, tiene que pagarles a ellos un porcentaje en dinero. El que no lo hiciera, mucha gente la mataron por eso, por no haber pagado ese excedente que había que darles. Viele mussten sterben, weil sie nicht bezahlen wollten oder ihr Geld bereits ausgegeben haben. Da beginnt es halt, wer verkauft in dem Club oder wer darf in dem Club verkaufen. Und derjenige bezieht natürlich sein Zeug von irgendwo her. Also sprich, wenn eine Firma halt einen Club hat, dann kommt halt irgendwann noch ein Club dazu. Dann kommt halt auch irgendwann ein Nachtclub dazu. Hells Angels und Bandidos. Ja. Und das sind nun mal die zwei größten. Also man muss sich eine Stadt vorstellen, ja. Es gibt viele Bereiche, wo man Geld verdienen kann. Und wo Geld abfällt. Und die ganzen Bereiche haben aber auf direkten oder indirekten Weg alle mit Drogen zu tun. Es gibt überall Firmen, Bandidos, Hells Angels, 81er und, die eigentlich die eine oder andere Stadt kontrollieren. La pasta o el bazuco es difícil venderla, difícil. Ya no era como antes que usted no era y no trae la y habían 20, 50 compradores, ¿no? Ahora no, ahora es muy difícil. Entonces eso también ayuda a que se vaya mermando y que ya no vayan jodiendo con eso. Vor 15 Jahren war der Verkauf der Kokainpaste einfacher als heute. Das waren Geschäftsmänner, bis zu 50 Ankäufer, mit denen man verhandeln konnte. Erzählt Sino vom Medellin-Kartell, dem einst wichtigsten Kokainkartell des Landes, schwingt Nostalgie mit. Nostalgie nach Frieden, den er in seiner Lebenszeit nie erleben durfte. El cartel de Medellín se manejó hace mucho tiempo ya, hace mucho rato. Entonces, al cartel de Medellín llegaron las primeras siembras y todo eso. Sí, se empezó con el cartel de Medellín. Nach der Zerschlagung des Medellín-Kartells übernahmen bewaffnete Bürgerkriegsgruppen den Handel mit der Kokainpaste. Paramilitärs wurden zu Drogenhändlern. Nicht nur der Drogenhandel, also da gibt es schon noch andere Bereiche. Ein Club oder ein Bordell läuft halt mit Drogen besser, ist nun mal so. Und einen größeren Waffendeal besegnet er zum Schluss auch mit ein paar Flaschen Wodka und mit ein paar Lines. Das eine zieht halt das andere immer nach sich. Also, das hängt irgendwo alles so ein bisschen zusammen. Jede Prostituierte, die konsumiert, macht auch mehr Kunden. Ja, das ist halt ein Teufelskreis. Also, das zieht sich eigentlich über sämtliche Gebiete. Und ja, letzten Endes stehen dann halt nicht bloß ein paar Hunderttausend da, sondern das geht dann schon in die Millionen und ist halt schon ein großes Geschäft, wenn man es halt als Gesamtes sieht. Man erspare mir den Schwachsinn. Drogenabhängige sollten sich endlich der Realität ihres verabscheuungswürdigen Treibens stellen. Aber gerade das wollen sie ja mit ihrem Dreckszeug vermeiden. Wie erwachsene Menschen in der Realität leben und sich der stellen. Erst die Illegalität ermöglicht Großdealern den Aufbau weitverzweigter krimineller Organisationen. Denn die Illegalität treibt die Preise und die Gewinnspanne in die Höhe. Zugleich fördert sie die Intransparenz des Marktes und drängt die Konsumenten in graue Zonen der Gesellschaft ab. Passt irgendwie gut zum Freihandelsthema. Vorbei an breiten Interessen setzt eine Gruppe gegen jede Vernunft eine falsche, gesellschaftlich falsche Drogenpolitik durch. Deshalb eine Entkriminalisierung und Verkaufsregulierung für Erwachsene jetzt. Für einen anständigen Jugend- und Verbraucherschutz und auch für klamme Staatskassen. Hashtag illegale Drogen töten richtig ist. Für Koks, Kohle und Kokain, dafür geben in Kolumbien Tausende ihr Leben hin. Hauptsache wir sind high und im Winter oberkörperfrei. Leider, ein Haufen selbstverliebter Neugotiker. Trotzdem für einen selbstbestimmten Konsum. Die Krankenkassen sparen bei Brillen und Zahnersatz schon genug ein. Hashtag illegale Drogen töten, sei es also den Suchtkranken gegönnt. Soy el agente CPA Luis Alberto. No es eso, estamos investigando para sí mismo atacar la planta, ¿sí? La cosecha se realiza en esta forma, ¿no? Así lo hace el cultivador. Cogen la planta, la apoyan ahí y empiezan a rasparla. Die robusten Coca-Pflanzen wachsen in tropischen Wäldern, südlich von Panama, in Bolivien, Peru und Kolumbien. Mittels Flugzeugen suchen die kolumbianische Polizei und die Armee nach illegalen Feldern. Así que la planta. En 8 días ya está brotando la primera hoja. Así que aquí queda a los 8 días ya está retoñando nuevamente, está brotando la hoja nuevamente. Am Boden durchkämmen bewaffnete Antidrogeneinheiten schwer zugängliche Gebiete. Für die Polizisten eine lebensgefährliche Aufgabe. Paramilitärs schützen mit Minen die Plantagen der Bauern. Bueno, está ya la mina. Diferentes tipos de mina, ¿no? Y entonces se ha podido trabajar con equipos acá, los que se utilizan en la detección de minas, como también los que se van a implementar. Every time that something is banned and in the hands of mafias, it's terrible. You have all kinds of violence. You have no control at all. Durch die Prohibition überlassen wir kriminellen Organisationen diesen Bereich. Der illegale Handel ist deshalb immer mit Gewalt verbunden, da Staaten die Kontrolle verlieren. Seine Erfahrungen als Präsident Kolumbiens von 1990 bis 1994 haben César Gaviria tief geprägt. That was really a war, because what we had in Colombia at that moment was a real war. Der mittlerweile 69-Jährige stand an der Speerspitze des weltweiten Krieges gegen Drogen. We were in a period of terrorism that has no comparison. Nothing of what is happening today in the world can be compared to what happened in Colombia and the fight of Medellin cartel against the Colombian institutions. Nothing can be compared. So we needed to bring to the country calm. So etwas hatten wir in Kolumbien noch nie erlebt. Das Medellin-Kartell terrorisierte unser Land. Wir mussten Kolumbien Ruhe verschaffen. Unterstützt und unter Druck gesetzt durch die USA, damals Hauptabsatzmarkt für kolumbianisches Kokain, setzte César Gaviria die Prohibitionspolitik um. Im Glauben, dass Krieg Frieden schafft. When you start to talk about war, you have wars. Der Präsident setzte das Militär gegen Kokainproduzenten und Händler ein. Schließlich ließ er 1994 den kolumbianischen Kokainzar Pablo Escobar durch eine Spezialeinheit töten. Mit dem Resultat von noch mehr Gewalt. When facts change, I change my mind. So there is the right to change the mind. If the problem changes, if the experience tells you a lot of things, you change your mind. Ändert sich die Faktenlage, ändere ich meine Meinung. Dazu habe ich das Recht. The consumption of drugs is a health problem. It's not a criminal problem, it's a health problem. That's it. They are not criminals. As campesinos are not criminals either. Yes, the cartels are criminals. Of course, you have to fight them. Drogen sind kein Kriminalitätsproblem. Drogenkonsumenten sind nicht kriminell. Kokabauern sind nicht kriminell. Kartelle, ja, die sind kriminell. Für Gaviria steht heute eines fest. Der Krieg gegen Kokain ist gescheitert. Nicht nur in Kolumbien. So our suggestion in general, more than using the word legalization, is to talk about taking control on drugs. State institutions taking control on drugs and civil society taking control on drugs. Zwar glaubt er nicht an eine Legalisierung von Kokain, doch César Gaviria fordert ein radikales Umdenken und die staatliche Kontrolle von Drogen. Die Umsetzung dieser Forderung ist keineswegs eine Illusion, sondern für ihn die einzige Lösung, um auf den weltweit steigenden Kokainkonsum zu reagieren. Gaviria reiht sich damit ein in eine anwachsende Gruppe von ehemaligen und aktiven Staatspräsidenten aus Lateinamerika, wie auch internationalen Drogen- und Wirtschaftsexperten, die sich für eine Beendigung des Krieges gegen Drogen aussprechen. It's totally mad. We expect that these things will change in the future. Das Ziel, eine drogenfreie Welt zu schaffen. That the war on drugs fail. It's a total failure. There is very little to show. Das ist doch verrückt. Wir müssen das in Zukunft verändern. Wer in Kolumbien eine Waffe trägt, hat mit Kokain zu tun. Sino leugnet nicht, dass auch staatliche Sicherheitskräfte Käufer von Coca-Paste sind. Die sind im Geschäft. Genauso wie die Bürgerwehren und die Paramilitärs. Überall gibt es auch Fahrmänner. Verdeckte Ermittler. Das sind letzten Endes auch nur Menschen. Entweder haben sie totale Loyalität ihrem Job gegenüber oder sind halt auch schwach, was die meisten dann halt sind. Natürlich werden Leute überall geschmiert. Egal, ob das beim Zoll ist, ob das bei der Polizei ist, überall gibt es die schwarzen Schafe, die sich halt ja was dazu verdienen wollen, sagen wir mal so. Auf die fällt der Verdacht natürlich am geringsten und gerade bei der Polizei gibt es auch etliche, die selber konsumieren und ja, B, etliche, die die Hand auf und dafür Mund zuhalten. Y que ojalá algún día aquella persona que lo consuma pueda ir a un lugar donde la procesan para que se dé cuenta qué es lo que le echan a eso, qué es lo que lleva. Entonces sí, no, invitar hombres sí, que eso no se frenar el consumo de eso. Ich wünschte mir, dass die Leute, die Kokain nehmen, eines Tages die Orte sehen können, wo es hergestellt wird, damit sie begreifen, was dahinter steckt und was in ihrem Kokain drinnen ist. Yo pienso que si das würde Konsumenten abhalten, es weiterzunehmen. Uno de los principales el principal problema es el consumidor, porque si no hubiera un consumidor, pues no habría este proceso. Die Konsumenten sind das Problem. Wir nehmen hier kein Kokain, wir stellen es nur her. Wenn es keine Konsumenten gäbe, würden wir es nicht produzieren. Hashtag illegale Drogen töten. Der Krieg gegen die Drogen ist schon lange verloren. Da die Prohibition zu zusätzlichen Sekundärerkrankungen bei den Konsumenten führt, Ursache für Beschaffungskriminalität ist und ein militärischer Sieg über den Drogenhandel nicht nur ausgeschlossen ist, sondern militärische Aktionen in Anbauländern zu zusätzlicher Instabilität und Elend führen, ist eine Legalisierung sinnvoll und logisch. Hinzu kommt bisherige Nichtausschöpfung des Potenzials bestimmter Drogen in der Schmerztherapie. Dagegen sprechen ideologische Gründe und Interessen der Sicherheitsindustrie sowie des organisierten Verbrechens. Alkohol erhält man in jedem Supermarkt und meines Wissens haben alkoholisierte Menschen mehr Unheil und Schaden angerichtet als Kiffer. Ein Blick nach Portugal reicht, um zu wissen, dass der Kampf gegen Drogen nicht nur gescheitert, sondern auch von Anfang an dumm war. Was ist mit den Kindern und Jugendlichen? Die sehen bei Vorbildern und Bezugspersonen die Normalität von Tabak- und Alkoholkonsum und eifern dem nach, sobald sie in die Erwachsenenwelt einsteigen wollen. Koma saufen, Koma koksen? Kontrollierte Verschreibung vom Arzt ist besser als Verbot, hilft Menschen, garantiert Reinheit und trocknet Drogenkartelle aus. Es ist ein guter, deja muy buena plata, pero La vida es una. Vor 7 Jahren hat Sino aufgehört, Kokainpaste herzustellen. Er baut nun Kakao an. Auch wenn er nun weniger verdient, ist zumindest das Überleben von ihm und seiner Frau gesichert. Contentos porque al hacer ese cambio uno ya pasa con un bulto de cacao por el medio del ejército, la policía y uno va sin miedo de que lo vayan a capturar y lo lleven a pagar cárcel. Entonces, mit einem Sack Kakao kannst du unbehelligt an Soldaten oder der Polizei auf den Markt gehen, ohne dich zu fürchten, ohne Gefahr für Jahre ins Gefängnis zu kommen. El trabajo más grande, yo soy concejal. Entonces como concejal uno no es funcionario, es servidor público. Ich tue nun etwas für meine Gemeinschaft. Sino ist stolz, dass er dem kleinen Gemeinderat des Ortes angehört. Mit seiner Erfahrung hilft er, die Situation der Coca-Bauern in San Francisco zu verbessern und ihre Anliegen zu vertreten. ¿Qué haríamos? Bueno, primero es llamarle la atención y ponerle porque el que lo quiera hacer está sometido a muchas cosas. Uno que lo metan a la cárcel, que lo capturen, otro que lo maten. Entonces es digno sentarse con los campesinos, hablar con ellos y preguntar cuál es la necesidad. Y esa es la función que uno también debe tener como concejal de un municipio, escuchar a la comunidad. Man muss den Bauern einen Denkanstoß verpassen. Wenn du dich auf Coca einlässt, zieht das viele Probleme mit sich. Du landest im Gefängnis oder wirst gar umgebracht. Sería un cambio porque es que ein Ausweg für die Coca-Bauern wäre die Legalisierung. Uno se pone a mirar que la mayoría de lo producido en Colombia mucho va a parar a Estados Unidos. O a esos países, entonces claro. Lo que uno ve ahora que es tanto dinero porque al ser ilícito, al ser tan perseguido, pues quien lo paga cobra carísimo, entonces al eso legalizarlo y ponerlo por igual, ya y eso se le serviría claro a los campesinos. Das würde alles verändern. Man könnte es wie andere kolumbianische Produkte auf normalem Weg in die USA und Europa exportieren. Im Coca steckt doch nur so viel Geld, weil es illegal ist und andere einen Haufen Geld dafür kassieren. So you are asking me, when do you think that the legalization of coca would take place? And would it take place at all? It's a very difficult question. I would expect that it, maybe 15, 20 years could be a reasonable period for the discussion to take place. In frühestens 15 bis 20 Jahren könnte es soweit sein, dass ernsthaft über die Aufhebung der Prohibition diskutiert wird, prognostiziert die Wirtschaftswissenschaftlerin Marcela Ibáñez. Noch zu stark ist heute der Widerstand gegen eine evidenzbasierte Diskussion über Kokain. In Europa und in den USA werden die negativen Konsequenzen des Antidrogenkrieges ignoriert. Auf akademischer Ebene wird bereits an alternativen Szenarien und Modellen geforscht, wie etwa an der London School of Economics oder dem Wirtschaftsforschungsinstitut im deutschen Göttingen. Probably if Europe pushes this position and engage more in a legalization and a harm reduction strategy, the policy change could happen faster. But the resistance would be on the American public and how long it will take for them to understand the negative consequences that this enforcement of the law is having. Die gebürtige Kolumbianerin Marcela Ibáñez forscht seit über 15 Jahren an den Folgen der Kokainprohibition. Die Illegalität erschwert die Forschung, da kaum gesicherte Daten und Informationen zur Produktion oder zum Konsum von Kokain verfügbar sind. Belegt ist, dass die Folgen des Krieges gegen Drogen vor allem Produktions- und Transitländer trifft. Because of the illicit nature, and that is what the policies are intending to do, the price grows so high. And that is where the core of the discussion is centered, is on whether legalization of a drug could actually imply that the price could go as low as $1 per gram, and what that would imply in terms of consumption. Die Prohibition macht Kokain zu einem der wertvollsten Produkte und Einnahmequellen für kriminelle Organisationen. Marcela Ibáñez bleibt dennoch skeptisch, was die Legalisierung von Kokain betrifft. In einem freien, legalen Markt würde mehr Kokain produziert zu einem geringeren Verkaufspreis. Eine staatliche Regulierung der Kokainproduktion wäre für die Produzenten das bessere Modell. Probably you could sell some licenses on whether you are an authorized producer of cocaine, and then my suspicion would be that the market would not be in Colombia. Why to produce it in Colombia and export it to Europe when you can produce it in Africa and sell it closer? Dazu müsste der Staat limitierte Lizenzen an Coca-Bauern und Produzenten vergeben. Warum in Kolumbien produzieren, um es dann nach Europa zu transportieren? Man könnte in Afrika anbauen und produzieren, um den Transportweg zu verkürzen. Solange es eine Nachfrage nach Kokain gibt, solange wird es Angebote dafür geben. Auf gut Deutsch, wie ein Aktionär, der eine Aktie hat, die halt stetig nach oben steigt. Die würde ja wohl kaum hinlegen, sagt, nee, Bokowisch. Da würde er mit reibenden Händen zugucken, dass sie noch weiter nach oben steigt, weil die Nachfrage halt steigt. Is violence the result of the illegality of the drugs? Yes. Das Resultat der Prohibition ist Gewalt. Marcela Ibáñez betont, dass Staaten durch eine gesetzliche Regulierung von Drogen kriminellen Organisationen die Einnahmen entziehen würden. Wenn es alles legal wäre, würde das irgendwann gar keinen interessieren. Was aber eigentlich ein Ding der Unvorstellbarkeit wäre. Letzten Endes ist der Staat selber aber auch bloß so daran interessiert, weil es alles Steuergeld. Als kontrollierte Ware mit einem vom Staat fixierten Preis wäre beispielsweise der Handel von Kokain durch zwischenstaatliche Importquoten und Verteilungsschlüssel geregelt. If we are talking about regularization of the trading, then there should not be legal problems. Although, of course, it's not so clear how this would at the end be implemented, how the quotas on who produce coca would be allocated. Nach meinen Überlegungen würde die Legalisierung das Bild der Produzenten und Transitstaaten völlig verändern. Gewalt und Korruption würden abnehmen und ökonomische Aktivitäten gefördert. Wahrscheinlich würde es zu Wirtschaftswachstum führen. What I could expect is that violence and corruption would be decreasing. What I could expect as well could be that economic activity will be fostered. So potentially growth could be going up again. Naja, ich sag mal, ich habe mich in der Mittelklasse bewegt, sagen wir es mal so. Hashtag illegale Drogen töten. Der Kokainkonsument nimmt natürlich die Bedingungen, unter denen Koks produziert, vermarktet wird, billigend in Kauf. Aber hat er abgesehen vom Verzicht eine andere Option? Wo in Berlin gibt es das berüchtigte Fairtrade-Koks? Ich finde Drogen jeglicher Art gefährlich. Das ist etwas zwiespältig. Wer von euch denkt noch über den Toilettenrand hinaus? Wahre Heilung von Sucht ist nicht die Abstinenz, sondern Beziehung, Kontakt. Wenn man den guten Geist des Kriegs gegen Drogen, den Schutz von menschlichem Leben wirklich umsetzen will, bedarf es Menschlichkeit, nicht Kriminalisierung, Marginalisierung. Weitestgehend ein Mythos zu glauben, dass ein Schwarzmarkt austrocknet, nur weil etwas legalisiert wird. Ratzfatz trocknet der kriminelle Sumpf aus, so schnell kannst du gar nicht schauen. Ach ja, wo ist denn bitte der Schwarzmarkt für Alkohol nach dem Ende der Prohibition in den USA abgeblieben? Illegale Drogen töten. Alternativen zum gescheiterten Prohibitionskrieg. Von Christian Lerch. Mit Patrick Güldenberg, Mandy Rutzki, Jörg Taschmann und dem Autor. Ton: Alexander Brennecke. Regieassistenz: Susanne Franzmeier. Regie: Christian Lerch. Produktion: Deutschland Radio Kultur mit dem Österreichischen Rundfunk 2016.